Gegen 4 Uhr nachmittags hörte es zu regnen auf. Um 6 waren die Wolken abgezogen, so dass die Sterne und eine ganz schmale Mondsichel zu sehen waren. Gottes Fingernagel, wie die alten Leute sagen. Abends aßen wir die Steaks, mit reichlich Wonder Bread, um den Saft aufzutunken, bevor wir wieder zur Lichtung hinausgingen. Wir sprachen nicht darüber, wir gingen einfach hin. Wir standen etwa eine halbe Stunde dort und verrenkten uns den Hals. Es gab keine Lichter, keine Untertassen, keine fliegenden Zigarren. Wir gingen zur Hütte zurück. Butch fand in einem der Schränke eine Packung Bicycle-Spielkarten und wir spielten bis 10 Uhr Cribbage. »Ich kann den Gillespie sogar hier drinnen hören«, sagte ich, als der letzte Punkt gemacht war. »Ja, ich weiß. Der viele Regen hat der Brücke nicht gerade genützt.« »Wieso ist die Scheißbrücke überhaupt da? Hast du dich das schon mal gefragt?« »Ich glaube, dass jemand in den 60er Jahren vorhatte, hier Bauland zu erschließen. Oder es waren die Zellstofffabriken. Die müssen vor dem Ersten Weltkrieg hier Bäume abgeholzt haben.« »Was hältst du davon, wenn wir noch einen Tag jagen und dann heimfahren?« Ich glaubte zu wissen, dass es Butch nicht nur darum ging, heimzufahren, noch dazu vermutlich mit leeren Händen. Der Anblick der Lichter in den Wolken hatte etwas in ihm bewirkt, vermutlich in uns beiden. Ich will nicht von einem religiösen Erweckungserlebnis oder so sprechen. Es geht nur darum, dass man irgendwie etwas sieht, Lichter am Himmel oder zu einer bestimmten Tageszeit einen bestimmten Schatten, der einem über den Weg fällt. Man nimmt ihn als Omen und entscheidet sich fürs Weitermachen. Man sagt sich, als Kind habe ich wie ein Kind gesprochen, Dinge wie ein Kind verstanden, wie ein Kind gedacht. Aber irgendwann ist es an der Zeit, kindliche Dinge hinter sich zu lassen. Vielleicht hatte es aber auch gar nichts zu bedeuten. Leah? Klar. Noch einen Tag, dann fahren wir nach Hause. Ich muss noch die Dachrinnen reinigen, bevor der erste Schnee kommt. Das habe ich bisher ständig aufgeschoben. Der nächste Tag war kühl und klar und perfekt für die Jagd, aber keiner von uns sah das Aufblitzen auch nur eines einzigen Weißwedels. Ich hörte kein Vogelgezwitscher, nur das gelegentliche Krähenkrächzen. Obwohl ich auf Eichhörnchen achtete, konnte ich keines entdecken. Ich sah nicht einmal ein Backenhörnchen, dabei hätten überall welche herumflitzen sollen. Ich hörte einige Schüsse, aber die fielen weit entfernt, irgendwo am See. Und wenn Jäger schossen, zielten sie nicht immer auf Wild. Kerle, die sich langweilten, gaben manchmal einfach 1, 2 Schüsse ab, vor allem wenn sie der Überzeugung waren, damit kein Wild zu vergrämen. Wir trafen uns zum Mittagessen in der Hütte und zogen dann nachmittags gemeinsam los. Wir erwarteten nicht mehr, Wild zu sehen, und wir sahen auch keines, aber es war ein herrlicher Tag für eine Waldwanderung. Wir folgten dem Bach etwa 1 Meile abwärts, dann setzten wir uns auf einen liegenden Baumstamm und rissen 2 Dosen Bud auf. »Das Ganze ist einfach unnatürlich und gefällt mir nicht besonders«, sagte Butch. »Am besten würden wir noch heute zurückfahren, aber bis wir unser Zeug verladen haben, ist es dunkel, und ich traue Nelly Bellys Scheinwerfern auf den Forststraßen hier nicht.« Eine plötzliche Böe riss raschelnd Blätter von den Bäumen, das Geräusch ließ mich zusammenfahren und über die Schulter blicken, Butch erging es ebenso, dann sahen wir einander an und lachten. »Nervös, was?« sagte ich. »Ein bisschen. Weißt du noch, wie wir als Mutprobe im Haus vom alten Spear waren? Das war ungefähr 46, oder?«